Aufstehen, das Negative sehen, jetzt streichen, das Leben positiv sehen. Nur so kannst du heute auf der Welt weitergehen. Mit dich hängen zu lassen, kannst du aber nichts bestehen. Lern weiterzumachen und nicht aufzuraffen. Und läuft mal etwas schief, einfach darüber zu lachen. Sag nicht, es ist gut, obwohl es nicht so ist. Sei mal ehrlich, lustvoll, freundlich und auch aufrichtig. Nur so wirst du immer stärker, mach doch einfach weiter. Lass dich nicht runtermachen von den ganzen scheiß Neidern. Denn irgendwann spricht der Erfolg nur noch für sich. Ändere deine Sicht, steh auf und beweg dich. Schau raus und sag dir, heute werd ich es schaffen. Im ersten Mal werden vielleicht viel über dich lachen. Bleib einmal vergein, lehn dich an die Wand. Komm, ich helfe dir, greif nach meiner Hand.